Du hast erkannt, dass wenn du dein Unternehmen boosten möchtest, auch an deiner Persönlichkeit arbeiten musst? Sehr gut. In dieser Folge lernst du den richtigen Mentor finden, welcher mit dir einen Quantensprung erreichen wird. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Warum ein Mentor wichtig ist, weißt du mittlerweile. Ich selbst nehme nur wenige Mentoranfragen an. Obwohl es mich jedes Mal ehrt, will ich meine Zeit vor allem für mein Unternehmen einsetzen. Und schon sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, die Ehre. Einen Mentor findest du nicht, indem du ihn mit Geld lockst. Ein wirklich guter Mentor macht ein Mentoring nicht des Geldes wegen. Immer wieder wird mir bestätigt, dass folgende drei Punkte aus Sicht eines Mentors wichtig sind. Will der Mentee, die vom Mentor betreute Person, wirklich an sich und seinem Unternehmen arbeiten? Ist es ihm ernst? Weiß der Mentee, was er überhaupt will? Weiß er oder sie, wo die Lücken sind, die gefüllt werden wollen? Also gibt es eine klare Absicht? Passen die beiden Persönlichkeiten zusammen? Ist man sich sympathisch? Wie du feststellen kannst, handelt es sich bei den drei Punkten nicht um fachliche Fähigkeiten. Wenn sich dein Mentor mit deinem Fachgebiet auskennt, umso besser. Doch viel wichtiger ist die Persönlichkeit. Denn dein Unternehmermentor soll deine Persönlichkeit und dein Unternehmen entwickeln können. Und sich weniger um fachliche Themen kümmern, beispielsweise wie man einen sauberen Programmcode schreibt oder eine perfekte Schweißnaht macht. Sucht man klassische Berater für die Mentorenrolle, geht man die Sache oft falsch an. Das kann eine sehr gute Möglichkeit sein. Eine oft bessere Variante ist es aber, einen Unternehmer zu suchen. Denn diese kommen aus der Praxis und können viel besser fühlen, was und wie du denkst. Das wichtigste und vielleicht erstaunlichste Kriterium lautet, er sollte schon einmal gescheitert sein. Warum? Ganz einfach. Wenn du einmal an einen Punkt gelangen solltest, die Chancen dazu stehen leider immer, an dem du nicht mehr weiter weißt, zum Beispiel wenn dein Unternehmen am Abgrund steht, brauchst du einen Mentor, der so etwas schon einmal am eigenen Leib erfahren hat. Und eben nicht nur in der Theorie. Nur ein solcher Mentor weiß, wie es ist, wenn man nachts nichts mehr schlafen kann. Frag dich dazu, welche Menschen bewundere ich? Erstelle eine Rangliste aller möglichen Kontakte. Denke dabei groß und schreibe ihm einen handgeschriebenen Brief. Kommst du nicht an die persönliche Anschrift, schreib einfach an sein Unternehmen. Durchforste deine Netzwerke. Offline und online. Frage Kollegen, ob sie dir ein Empfehlungsschreiben aufsetzen können, wenn diese Zugang zum Mentor haben. Sei im Schreiben unbedingt konkret. Was ist dein Anliegen? Welche Ziele verfolgst du? Wo sind deine Schwächen? Und warum ist gerade er oder sie dein Wunschmentor? Und zu guter Letzt, sei deinem Mentor immer dankbar und bringe ihm große Wertschätzung für seinen Einsatz entgegen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste, aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.